Erster Gott sprach zu Josua. Zweiter sagt den Israeliten, wählt Städte für Schutz. Ich sagte das schon Mose. Dritter, ein Mann tötet jemanden aus Versehen. Er flieht in diese Stadt. Dort ist er sicher. Vierter, er geht zum Tor der Stadt. Er spricht mit den Leitern. Sie geben ihm einen Platz zum Wohnen. Fünfter, ein Rächer sucht den Mann. Die Leiter helfen dem Mann. Er hat nicht mit Absicht getötet. Sechster, er bleibt dort bis zum Gericht. Er wartet, bis der Hohepriester stirbt. Dann geht er nach Hause. Siebter, sie wählten Kedes, Sichem und Hebron. Diese Städte liegen in den Bergen von Israel. Achter, sie wählten auch Bezer, Ramoth und Golan. Diese Städte liegen im Osten vom Jordan. Neunter, diese Städte sind für alle Menschen da. Wer aus Versehen tötet, ist dort sicher.